An einem Abend im Januar 1989, lange vor der Maueröffnung, saß er mit seiner Frau vor dem Fernseher. Sie hatten ein wenig getrunken. Plötzlich sagte er, ich hau ab. Er hatte schon viele Fluchtpläne gehabt. Über die Ostsee wollte er zum Beispiel mit der ganzen Familie. Mit einem Schlauchboot, fügt seine Frau hinzu. Mit einem Schlauchboot. Ich bin ja schon mal rausgesprungen. Ich war schon ziemlich weit mal raus mit einer Luftmatratze. Bloß da war mir alles so grau und so komisch. Und dann diese Quallenlachen, die da so paddeln. Ah, scheiße, denke ich. Ich war so ungefähr 2 Meilen raus, sagen wir so, fast 3 Kilometer raus gewesen. Ich wollte aus der 3-Meilen-Zone. Wenn ich da drüber gewesen wäre, wäre ich gleich abgehauen. Wäre ich gleich durchgerissen. Bloß dann kommt so ein Russentroller, der irgendwo nach Warnemünde will, der zieht mich da hoch. Und dann bin ich auch wieder da. Und dann gehe ich gleich ab in Kahn. Da hatte ich ja eigentlich auch ein bisschen Angst vor ihr. Und dann bin ich wieder zurückgepaddelt. Da habe ich aber raus, habe ich bloß eine Stunde gebraucht, zurück, gleich 3. Ich brauche mal 4 Stunden auf dem Wasser gewesen. Ich sage, ich wollte schon immer irgendwie weg. Hat mir auch schon immer Gedanken gemacht, aber noch nie geäußert. Mit ihr habe ich das erste Mal geäußert. Die hat ja auch einen kleinen Schreck gekriegt, wo ich immer so überlegt habe und von jeder Seite welche treten und geprügelt. Denke, nee. Wenn darüber der jetzt gesprochen saß, haben wir passiert. Eigentlich nur ganz plötzlich mal. Wir haben zusammengesessen und Fernsehen geguckt und auf einmal haben wir gesagt, mal. Bloß das war eben halt das Zeichen, dass jeder sich schon Gedanken heimlich gemacht hat. Ansonsten wären wir nicht so schnell auf eine Ebene gekommen. Weil sie hat ja nie Nee gesagt. Sie hat ja nicht abgewiesen. Und ich auch immer überlegt, auch im Schlaf. Ich bin bevor ich eingeschlafen bin. Und irgendwann beim Fernsehen. Gegen praktisch oder Fernsehen, habe ich dann zu ihr gesagt, wisst ihr was, am besten ist, wir hauen ab nach dem Westen. Ich war direkt überrascht über die Reaktion. Erstaunt, überrascht zugleich. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich sagte, ja, habe ich erstmal Luft abgelassen. Ich, kann ja nicht sein, wieso und das so plötzlich. Sie hat immer so ein bisschen Verhalten getan, wahrscheinlich wegen ihrer Eltern wegen und sowas. Sie hängt mächtig an ihre Eltern. Bis März haben wir uns dann noch hingezogen, weil wir immer überlegt haben, Mann, eine 5-Zimmer-Wohnung haben wir, draußen auf dem Land wohnen. In der Nähe von Berlin sind wir hoch. Ja. Und wir haben hier eine günstige Wohnung. Hast auf dem Land gewohnt, warst aber dichter dran an Berlin, konntest überall hinfahren. 99 Mark. 99 Mark Miete, ja. 522 für eine so eine Bude hier. Einen riesengroßen Hof, der Kleine konnte spielen, wo er wollte. Und alles eingerichtet. Farbfernseher, Schrankwand, ihr habt Vollautomaten, ihr habt, also wir waren fix und fertig. Schrank, alles, was man überhaupt braucht. Auto, ging eigentlich um nichts mehr. Nur ein bisschen Freiheit. So finde ich die Drohnen sind da. Benni. Ich dachte, der andere. Ja, und dann hat man. Das ist böse. Ja, im März sind wir hingefahren, hatten wir uns erstmal Schreibmaschine besorgt, dann habe ich erstmal selber gelernt, Schreibmaschine zu schreiben. Und dann haben wir das Ding getippt und sind hingefahren, das abzuheben. Ne, und ab da war der Stein sowieso ins Rollen. Also ab da, ich bin dann immer der Meinung, wenn ich irgendwas mache, ziehe ich es auch wirklich durch bis zum Schluss. Also ich hau irgendwas nebenbei raus, ja, aber irgendwann mache ich's. Das wussten die aber nicht, die Jungs. Dann ging es los, dann haben uns Leute gemieden, die haben einen Ausreiseantrag. Ja, spricht keiner mehr mit ihnen. Ja, man ist so alleine in dem Dorf. Du merkst, sonst bist du in dem Konsum da, also in den Einkaufsladen. Weißt du, Konsum, weißt du doch. Und konntest einkaufen, alles hat gequatscht und dann auf einmal, wo das rum war, hier das ging ja gleich von der inneren Abteilung, vom Kreis, ging das ja gleich zum Betrieb. Zu seinem Betrieb. Ich bin ja nie arbeiten gewesen. Zu seinem Betrieb hier, was hier los ist und was mit dem Feld jetzt los ist. Das erfährt in so einem kleinen Dorf, wo bis 300 oder 400 Mann wohnen. Und alles arbeitet an ihm und denselben Betrieb. Selchow, das ist bei Schönefeld. 3 Kilometer von Schönefeld weg. Und dann sind sie auch letztendlich nach mich angetreten. Ach, was haben wir denn ausgestellt? Sag ich, ja, sag ich immer. Warum? Weil wir die Schnauze voller von euch Arschlöchern hier. Wirklich. Und wo wir dann so hart geblieben sind und gesagt haben, nee, also wir wollen hier Leute raus, wegfangen. Da können sie machen, was sie wollen. Da haben sie dann gesagt, naja, Herr Feldjens, ne, da müssen sie damit rechnen, dass sie, wenn sie bei ihrer Meinung bleiben, dass sie dann mit Repressalien rechnen müssen, aber nicht in dem Umfang, wie sie sich das vorstellen. Dann verschwinden sie eben einfach für ein paar Jährchen von der Bildfläche. Haben sie im Knast angeboten. Und wie ihre Familie dann zugrunde geht, na, das können Sie sich ja vorstellen. Schuld haben Sie ja selbst. Also Schuld sagt, haben Sie das so gewollt. Nicht wir. Wir können ja nichts dafür, aber Sie haben doch das so gewollt. Und da ist er aufgestanden und hat gesagt, so haltet ihr uns sowieso nicht. Ja, drohen lassen wir, mich sowieso nicht. Und dann sind wir hier. Und dann haben wir jeden Monat alle 14 Tage eine neue Bekräftigung drin gereicht. Nur, die haben bestimmt so 10, 12 Dinger da. Immer wieder neue Bekräftigung drin gereicht. Und immer wieder hingefahren zur Diskussion, nicht schriftlich abgeschickt. Immer wieder persönlich hingefahren und haben das abgegeben. Und immer wieder habe ich zu denen gesagt, was soll denn das? Ihr wisst sowieso, sagt, kann das hundertprozentig sagen. Wenn eine Ablehnung kommt, hat gesagt, wie sie ganz genau, er springt über die Mauer. Irgendwas passiert. Das hat ja keiner für vorgenommen. Die dumme Hausfrau, lass sie doch quasseln. Auf Arbeit haben sie mich auch gefragt. Ich wurde dann aber auf eigenen Wunsch als... Auf eigenen Wunsch... Okay. Hast du den Meister abgelehnt? Abgelehnt, weil ich Lehrlinge ausbilden soll. Da habe ich gesagt, nee, kann ich nicht mehr machen mit meiner Einstellung und so weiter. War ich bewusst gemacht, weil ich hatte zu viele Angriffspunkte für die Jungs da, für diese Leutchen, plus Verantwortung und so weiter. Wenn irgendwas schieflaufen würde, würden sie zu mir gleich sagen, pass mal auf, du hast einen Außerhändler, du willst es nicht, du machst es mutwillig. Sabotage gegen Sozialismus, also weg. Habe ich gleich abgelehnt alles und habe dann als Hoffähiger, ich habe dann Höfe gefegt, riesige Dinger, also ich hätte nie gedacht, dass ich schaffe irgendwie am Tag, ne? Aber ich habe mir Zeit gelassen und habe dann da gefegt, na gut, dann gefegst du halt, ist ja egal, und das habe ich dann so ein halbes Jahr durchgezogen und dann haben sie mich wieder in so einen komischen Bereich eingesetzt, wo ich dann früh morgens um 3 Uhr aufstehen musste, und dann habe ich dann so Frauchen, dann saß man so beim Fernsehen, das ist jetzt praktisch ein entscheidender Punkt, wo ich dann zu ihr sage, wisst ihr was, überlegt haben wir lange genug, sag ich, hau ab. Dann war es ja so gewesen, ne, war Weihnachten und Silvester und dann war Anfang Januar, na, praktisch 1. und 2. so ungefähr, da haben wir dann ausgemacht, im Sommer fahren wir nach der Tschechien versuchend über die grüne Grenze. Alle Mann übers Gebirge, alle Mann so gleich. Ein bisschen krabbeln. Irgendwie wollten wir das machen. Wir haben ja, schon Glück gefunden. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Am 4. Januar abends haben wir dann zusammengesessen, hat er gesagt, die kau jetzt ab. Den ganzen Sommer 1989 hatte ich Geschichten von Mauerflüchtlingen gesammelt. Geschichten, in denen sich das Alltägliche mit dem Unglaublichen mischte, in denen das Glück denen hold war, die wahnsinnig genug waren, das Unmögliche zu versuchen. Denn eigentlich war es unmöglich, über die Mauer zu springen. Seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 kamen nach offiziellen Angaben allein bei Fluchtversuchen an der Grenze zu West-Berlin 77 Menschen ums Leben. Inoffiziell dürften es weit mehr sein. Mehr als 3000 Menschen wurden bei einem Fluchtversuch verletzt oder verhaftet. Die Mauer der dritten Generation, die sich 155 Kilometer lang wie ein Ring um West-Berlin geschlossen hatte, bestand zum Teil aus einer 4,20 Meter hohen Mauer aus Betonplatten mit eingelassener Rohrauflage, zum Teil aus einem zwei- bis dreifach gestaffelten Streckmetallzaun. Zusätzlich gesichert durch Stolperdraht und Kontakt- bzw. Signalzaun, Kfz-Sperrgräben, 255 Hundelaufanlagen, 24 Erdbunker und 296 Beobachtungstürme. In diesem sogenannten Todesstreifen bewegten sich nur Grenzsoldaten, paarweise. Und Wildkaninchen, deren Stummelschwänze aufblinken, wenn sie herumhoppeln. Für manche der Hunderttausende von DDR-Bürgern, die mit einer Ausreisegenehmigung oder als Flüchtlinge kamen, war die Ankunft im Westen ein Schock. Die meisten kannten den Westen nur vom Hörensagen oder aus dem Westfernsehen. Und das Fernsehen aber spricht nicht von den Preisen und auch nicht von den Widrigkeiten des Alltags. Und die Beamten im Westen sind auch nicht wie die im Osten, die ihre Bürger wie Kindermädchen gängelten. Die Übersiedler kamen in überfüllten Aufnahmelagern an, mussten wochenlang von einer Stelle zur anderen laufen, um ihre Papiere in Ordnung zu bringen, mussten Arbeit und Wohnung suchen, in einem Land, wo es schon Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot gibt. Das Warenangebot, besonders an Obst und Gemüse, der Glanz der Schaufenster, die Lichter in den Straßen, machten manche ein wenig verrückt. Ich hatte eine Krise, erinnert sich ein junger Mann nach seinem ersten Besuch in der Feinschmecker-Etage des KDW. Es gab Schinken, 20 Meter lange Theken, vollgepackt mit Hunderten von verschiedenen Schinken. Und Brot, 50 verschiedene Sorten und Säfte. Ich konnte es nicht fassen. Besonders wenn man daran denkt, dass das alles durch die DDR transportiert wird, um hierher zu kommen. Und dann das Heimweh. Ein junges Mädchen drückt es so aus. Hier ist alles viel zu bunt. Manchmal möchte ich meine Augen einfach ausruhen im langweiligen Grau bei uns im Osten. Andere fingen an zu weinen, ohne es selbst zu verstehen, als sie über den Grenzübergang kamen. Als wäre alles tot in mir, erzählt eine 27-jährige Sekretärin. Ich dachte, es würde sehr lange dauern, bis ich meine Eltern und Geschwister wiedersehen würde. Sie reagierte fast panisch bei dem Gedanken, hier einen Job suchen zu müssen. Drüben war es ungewöhnlich, wenn man eine elektrische Schreibmaschine bedienen konnte. Aber hier muss man sich ja mit Computern auskennen. Am Abend des 4. Januar saß Frank Fältchens mit seiner Frau vor dem Fernseher. Wie immer. Na, wir hatten so gemütlich beieinander gesessen, 4. Januar. Mhm. Und dann haben wir wieder Fernsehen gekickt, dann habe ich wieder dumme Sprüche. Unser Thema gekommen. Die dummen Sprüche gehört vom Osten, sag ich, wisst ihr was, das ist alles scheiße, was die da machen. Wussten wir ja schon immer. Ja. Wisst ihr was, ich hau ab. Was hatten wir getrunken, Flasche Wein oder sowas? Nee, wir hatten eine Flasche, so ein Tim Sauer, und das ist so ein Zitronenlikör. Na, wie viel hat man davon getrunken? Ja, wenn du so eine Flasche auch so anguckst, na, mehr hat auf keinen Fall gefehlt. Naja, da hat man dann so einen kleinen geschnasselt, nach, muss aber ehrlich zugeben, so leicht geglimmert hat es, wa? Und dann war ich so ein bisschen sauer, wie immer. Man gesagt, steigert sich dann drin ins Regen. Weißt du was, ich hau ab, sag ich, die Schnauze voll jetzt. Irgendjemand muss einen Anfang machen, hat gesagt, ich hau einfach ab. Ich versuch's. Und ich hab überlegt, sagst du jetzt nee zu ihm? Na, das ist blöde. Dann macht er dir ewig Vorwürfe, wäre eine jüngste Nacht gewesen. Er hat ja laufend draußen hier stand die Tage vorher schon immer gekickt, ob es neblig ist und wie das Wetter ist. Und ob es sich, ja, ob man abdampfen kann, so ungefähr. Dachte, naja, der wirft dir ewig vor. Mein schwerste Mal hättest du vielleicht geschafft. Ja, dann bin ich halt. Ich habe noch nicht dran geglubt, wo er die Leiter runtergeholt hat vom Boden. Ich bin dann aufgestanden. Aus meinem Sesselchen, bin aufgestanden und sag, ich geh hoch zum Boden, hol die Leiter, hab die Leiter runtergeholt, eine schwere Holzleiter, so massiv gerät. Ganz schwere war das gewesen. So, leise runter, dass er nicht wach wird, der kleine Kerl. Ja, hab so unten hingestellt, bin erstmal ins Bad, Schuhcreme genommen, hab mir erstmal die Hände. Da hab ich das erste Mal gestutzt, wo ich das gesehen habe. Schön schwarz geschmiert, hab ich mir richtig schwarz geschmiert, so. Handoberflächen hoch, so alles, was so rauskickt, so was. Und dann bin ich einfach auf dem Moped drauf und losgefahren mit diesem Roller da. Leiter ich hab noch bis zur Hoftür hab ich noch gebracht. Diese riesen Leiter da über den Lenker hinweg. Das war ein riesen Vieh. Ich hab am Hof noch fast hängen geblieben. Oh, dann war ich vorne schon bald über 3 Meter. Das war ein riesen Klopper. Du brauchst bloß nicht Dampfer malen. Nee, ich mal doch keinen Dampfer. Du hast ihn. Und dann bin ich eben rausgeschossen auf dem Hoftor. Und ja, keine Gedanken mehr da gemacht. Denke, was machst du denn, wenn dich jetzt einer anhält? Polizeistreife war ja immer da gewesen, ne? Und die waren ja nur immer unterwegs da, die Polizei, dadurch, dass es Grenzgebiet ist. Na ja, ich gedacht, scheiß, wenn es klappt, klappt's, wenn nicht, hast Pech gehabt, aber versucht hast es zumindest, ne? Kannst nicht sagen, du hast es nicht versucht. Im Sperrgebiet scheiterten die meisten Fluchtversuche. Es erstreckte sich in 3 Kilometer Breite entlang der Mauer. Oberflächlich betrachtet unterschied es sich nicht vom DDR-Gebiet. Industriebetriebe, Häuser, Felder, Dörfer, aber überall patrouillierende Polizei- und Militärstreifen. Und jeder, der sich in diesem Gebiet bewegen wollte, brauchte eine Sondergenehmigung. Ein Aufenthalt ohne Sondergenehmigung wurde als Fluchtversuch betrachtet und konnte mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft werden. Frank fuhr die 3 Kilometer lange Strecke, schwarz angemalt und mit einer weißen Leiter über der Schulter, ohne jemanden zu treffen. Bei Kleinzieten ließ er sein Moped an einem Kohlenhaufen stehen, lief durch eine Obstplantage und erreichte einen Acker etwa 80 Meter vom nächsten Wachturm entfernt. Der Scheinwerfer ruhte irgendwo auf dem Feld, so links, rechts von mir hat er geruht, links, denk, was denn da ist, so hell? Warum ist es da so hell, habe ich überlegt, was denn da los? Das war der Grenzübergang gewesen, wo die Müllkutscher durchfahren nach Marlow. Wo sie den Westmüll hier rausbringen, hier diesen Berliner Müll, dann nach Schöneiche raus, ne? Wusste ich ja auch alles nicht. War ja erstmalig für mich. Ja, dann bin ich weiter, denke, ja, der Zaun ist da, los mal zum Zaun erstmal bis ran, ne? War ja kein Mensch zu sehen, bin ich ran bis zu dem komischen Zaun. Das war ein normaler Maschendrahtzaun. Ich dachte, na, das war eigentlich billig hier, das Ding, wa? Brauchst ja keine Leiter, bloß die Mauer war ein bisschen hoch. Na, das ist gut, dass du bei hast, dachte, ihr wollt über den Zaun rüber. Hatte Ding schon so in der Hand und wollte gerade rüber. Und dann kam so ein Rottweiler-Hund an hier. Und sprang da. Denke, echt zu schnell. Und der hat einen Krach gemacht. Ich die Leiter wieder zurück, weil der auf die Leiter wollte. Denke nicht, dass der noch rüberkommt. Der. Nun lag die aber so über einen Pfeiler, dass der Pfeiler durch die Sprossen gekickt hat. Nun wollte ich gleich ziehen und das ging nicht. Habe ich erstmal an die Leiter rumgerudert. Und der Köter auf der anderen Seite an die Leiter da gehangen mit den Krallen. Denk mal, lässt denn der Hund nie los da? Und ich mit dem Fuß gegen die Maschen getreten. Und dann kam er dann zu den Maschen und hat dann eine Maschen gebissen. Da habe ich erstmal die Leiterwesen rausgekriegt. Und dann bin ich gerannt mit die Leiter. Wie weit wäre ich gerannt? 400-500 Meter, so bis die Seiten stechen. Zurück wieder, ja. Bis ich Seitenstechen hatte, bis richtig piekt. Dann habe ich mir hingeschmissen, da war so eine Treckerspur vom Acker. Da war so ein Acker, da war so Wintergerste oder Roggen drauf. Ich habe wirklich gerade gelegen und dann kam der, höre ich Motoren schon gehört. Brrr, ein Auto, so ein Trabantkübel war das gewesen, diese stoffbezogenen Fahrzeuge da. Und der kam dann angefahren, hat auch auf diese Stelle fast angehalten. Hat er angehalten, dann stieg einer aus und hat dann da drüben in diesen Graben nachgekickt. Ne? Der stieg aus, guckte so, denke, na, bleib erstmal liegen, ganz ruhig, Alter. Hier, mach keine Kacke, lass erstmal Luft ab. Und dann bin ich liegen geblieben, haben sie nochmal so eine Runde rumgekickt, in Graben lang geguckt, ja, diesen Fallgraben für LKWs oder je nachdem. So, und dann sind sie weitergefahren. Wenn ich liegen blieb, dann kam gleich wieder ein Motorengeräusch, ein Motorrad mit zwei Leuten drauf. Na, einer muss ja fahren, der andere saß so zu hinten drauf. So, genau dasselbe, sie sind ganz langsam gefahren, haben sie Gas gegeben, waren sie auch weg. Dachte, na, mehr könnte eigentlich nie kommen. Bleibst erstmal die ganze Weile ruhig. Dann habe ich dann echt still gelegen. Warum bist du nicht so nach Hause gefahren damals? Was soll ich zu Hause? Ich bin kurz vor der Mauer. Ich bin rund 500 Meter vor dem Westen. Immer, entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Aber blamieren tue ich mich nicht. Ich bin da 500 Meter oder 800 Meter vor dem Westen und da gehe ich wieder nach Hause. Nee. Du auch, ja. So was mache ich dann auch nicht. Naja, und dann habe ich dann da noch gelegen und dann war das so kurz vor 12 gewesen, vor Mitternacht. Da war alles ruhig, der Hund ruhig, alles, denke ich. Probierst du das nochmal. Keiner wieder zurückgefahren, denke ich, die sind alle da hinten am Turm. Siehst du genau, wie wo du dann rüber gemacht bist. Das war genau die Zeit gewesen, wo die einen Wechsel hatten von der Wache. Das hat sie mir später gesagt. Ich wusste das ja nicht. Ist genau 3 Minuten bevor die Wachablösung gekommen ist, ist der über die Mauer gemacht. Und dadurch waren die nämlich so beschäftigt gewesen mit ihrem Protokoll noch fertig schreiben, was nun gewesen ist und im Aufbruch. Da guckt keiner mehr da raus. Und alles kümmert sich nur noch um sein Umrüsten und alles, dass sie schon fertig sind, wenn die anderen Leute kommen. Benjamin. Und dadurch hat er das nur geschafft. Der hätte es nie geschafft. Wenn er jetzt um 10 Uhr das probiert hätte, wenn die Hunde nicht gewesen wären, der wäre um 10 Uhr darüber gemacht, hätten sie nicht gekriegt. Ich wäre ja nicht durchgekommen, der Köder hat mir ja festgehalten. Ja, und dann habe ich eben nochmal so zeitmäßig, ich habe ja nur keine Zeit, ich habe ja nicht auf die Uhr geguckt oder sowas. Habe ich gedacht, jetzt probierst du es. Seit wann rennst du vor einen Hund weg? Hast selber lange, jahrelang große Hunde gehabt, gehalten, gezüchtet. Na, was soll denn so ein kleiner Rottweiler da, so ein kleines dickes Ding, na, den hältst du die Leiter inne und schrubbst den inne, dann ist Ruhe. Deswegen bist du nicht hierher gekommen, habe ich gedacht. Und dann bin ich nochmal hin zum Zaun. Und das war ein ganz normaler Maschendraht, zwar 1,20 Meter hoch. Und dann bin ich dann halt leise angelaufen, nicht hier mit Halli, Hallo und Bimmel. Bin noch angelaufen, die Leiter rübergelegt, ganz leise am Pfeiler. Nicht mehr so doof wie beim ersten Mal, dass er sich da verklemmt, das Ding, rübergelegt. Und dann bin ich am Pfeiler hochgekrochen. Ich hätte ja eine Maschen steigen können. Dachte, der Sumpf wieder, der Köter, der lag in seinem Erdloch. Die haben so eine Erdhütten. Die sind unter der Erde wegen Frost. Und da lag der drinne. Und ich dachte, doch, Mensch, was soll ein kleiner Hund da? Okay, ich meine, es wäre schief gegangen, wenn er gekommen wäre. Und dann bin ich am Pfeiler direkt gegen Pfeiler getreten. Ich hatte so eine Turnschuhe an, so eine Boxerstiefel, so über den Knöchel. Jeden Pfeiler getreten, dass ich nicht in eine Maschen trete, dass der Draht nicht wieder pfeift. Ich meine, ich kenne ja sowas auch. Ich meine, ich höre ja auch, wenn ich irgendwo am anderen Ende vom Zaun stehe und 400 Meter steigt einer rüber, das hört man ja. Hatte ich ja gedacht, weil dieser Spanndraht liegt ja locker drin. Und dann bin ich am Pfeiler direkt rüber, bin auch drüben nicht runtergesprungen, sondern auch wirklich runtergeklettert. Ich meine, diese 1,50, 1,20, na, die könnte man auch springen. Dachte, nee, kletterst du auch ist leise drin. Da habe ich echt drin gesessen in dem Ding. Und immer, ich denke, ne? Pennt der Köter wirklich? Da hat er bestimmt gedröst. Und dann saß ich vor diesem Signalzaun. Ich wusste aber nicht, was es war. Das war für mich, im Prinzip war das ein hoher Zaun. Der war so 2,50 bis 3,50. Ich kann das jetzt nicht mehr so genau abschätzen, weil ich auch keine Zeit hatte, dieses Ding da zu messen. War mächtig hoch. Und der war aber nur an so einem Dreikant-Eisen, was oben sich gegabelt hat, angebracht. Waren Isolatoren dran, dann Stacheldraht. In diesen Abständen, ungefähr Abstände von 8 cm bis hoch und dann auseinander. Nur wusste ich nicht, Isolatoren, denke ist da Strom drin oder was? Keine Ahnung gehabt. Dachte, was machst du denn nun? Ich hatte erst mit den Gedanken gespielt, rüber zu klettern. hätte ich nie geschafft, die Leute hätte ich auch nicht erreicht, die Leute nicht nachgekriegt und nichts, wäre alles kacke. Dachte, Isolatoren sind eigentlich Plaste. Ich kenne mich ja da durch diesen Weidebetrieb von meinem Beruf aus. Dachte, wenn du da drin trittst, sind die doch weg. So, und dann habe ich die Leiter genommen, habe sie durch, ganz vorsichtig durch diesen Schlitz geschoben, von diesen 8 cm, habe ich sie durchgeschoben, richtig so zur Hälfte oder zu einem Drittel durch. Und dann habe ich mit dem Fuß raufgetreten auf den ganzen Scheiß. Und dann ist er, waren die ganzen Isolatoren weggeplatzt und dann hatte ich so eine Lücke, konnte ich durch. Und da bin ich durchgestiegen. Aber ab da lief auch mein Herz und da war alles. Und dann gegenüber mich gleich, was ich vorher ja nicht gesehen, so eine Rundumleuchte, und gleich so ein Signalhorn an. Ding, wie wild, wie verrückt. Oh, genauso wie mein Herz hört hoch. Hört sich aber, ne? Gemein an. Oh, richtig schlimm hört sich das an. Ich dachte, jetzt gibt es nur noch eins, fällt ins nur noch Flitzen. Ich die Leiter durchgerissen, wo ich durch war, und dann vor mir gehalten und gerannt. Ich war froh, dass es die Leiter so schwer war. Das war im Prinzip auch ein bisschen Glück. Unglück gerannt mit immer einem Draht im Bauch. Denk, was ist das hier? Scheiße. Den Draht weggerissen. War so ein Plastikdraht. War auch sicherlich ein Signaldraht. Sind doch so eine Haufen, so eine Stolperschnüre oder so. Kennt man aus so. Dem Fernsehen im Grunde. Ja, naja, und dann kam der Graben. Der war ungefähr so 1,50 Meter tief. 50, 60, je nachdem, nach Pflanzenwuchs. Die Platten waren 1,50 Meter, sagen wir 1,70 Meter tief. Und 2 Meter so ungefähr war der breit, 2,5 Meter breit, lang natürlich um die gesamte Grenze. Wa? Da bin ich dann reingesprungen in das Ding, aber nur im Volllauf. Ich habe nur geschwitzt wie ein Tier da. Ich denke, nur jetzt alles oder nichts. Bin dann da reingesprungen in den Rahmen, durch. Ich wäre drüben ja nicht rausgekommen ohne die Leiter. Die Leiter oben raufgeschmissen, habe ich praktisch an die Leiter hochgezogen. Ohne die hätte ich aber gestrampelt an dem Ding da. No. Und dann hatte ich ja praktisch nur 10 Meter bis zur Mauer. Aber da waren auch schon die Motoren zu hören gewesen. Da habe ich schon gehört hinter mir, brrm, wie sie ankamen, wie die verrückt. Halt, stehen bleiben! Ich dachte, nee, so weit wie du jetzt bist, jetzt bleibst du nicht mehr stehen. Und da hat die Leiter schon an der Mauer dran. Halt, stehen bleiben! Ich dachte, nee, das zweite Mal rum hat schon geknallt. Okay, dachte ich. Und den Streck gekriegt, aber die Leiter war dran. Nun wollte ich gleich die Leiter hoch. Ja, der erste Schritt natürlich gleich daneben. War ich sauer auf mich gewesen, dass ich nicht mal die Leiter getroffen habe. So nervös war ich gewesen. Und dann bin ich endlich in eine Stufe erwischt und dann bin ich aber wirklich geflitzt und die Leiter hochgerannt praktisch, nicht gestiegen, sondern hochgerannt. Und dann ist es noch 2-mal geknallt und dann hat das Ding so ein bisschen gewackelt unter mir. Ich denke, nee, dann nochmal geschrien, halt stehen und denke, wenn ihr schießt, dann schießt doch, was er wollte oder so. Nun war ich ja nur schon mit dem Oberkörper über der Mauer. Dachte, nee, du bleibst nicht mehr. Er hat es nochmal geschöppert und dann war, hat es nochmal so ein bisschen gerüttelt, das habe ich ja nicht mehr so wahrgenommen. Ich dachte, ich war schuld dran an meiner Hoppelei, dass das Ding so wackelt. Und dann habe ich mich drüben runterfallen lassen. Einfach rübergesprungen. Was da drüben war, wusste ich ja nicht im Prinzip. Einfach rein in eine Büsche. Ja, so sah ich im Prinzip auch aus. Ja, ich war ja glücklich, dass mir eine Schwäche passiert war, Knochen gebrochen. Aber da war ich erstmal, ich wollte erstmal weg von dieser blöden Mauer. Und dass sie da schießen, ich habe ja nicht gewusst, dass sie schießen, weil es immer hieß, der Schießbefehl ist aufgehoben. Ich bin einfach von der Leiter, ich habe schon Angst gehabt, dass sie nicht reicht. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass die Mauer so hoch ist. Ich habe direkt gestaunt, ich war schon auf der vorletzten Stufe und dann war ich erstmal bis hierher. Und dann habe ich mir einfach abgeschubst und habe mir rüberfallen lassen. Plumps runter. Und gleich weg. Wie ich da aufgekommen bin, weiß ich nicht. Kann ich heute noch nicht sagen. Ich überlege manchmal schon, wie bist du aufgekommen? Mit dem Kopf oder mit dem Nacken? Mit dem Kopf kann das nicht sein. Bestimmt mit der Seite. Und irgendwie so. Und dann bin ich gleich weitergerannt. Ja, da war so eine Gartenkolonie gewesen. Das war, wo waren das gewesen? Lichtenrade. Ja. So, da war so eine Gartenkolonie. Na, die hatten ja nur so ein kleines Zäunchen. Das war ja nur einfach für mich. Dann bin ich da halt drüber und weg. Denke, Mann, ey, wenn die jetzt durch die Mauer kommen. Ich habe ja nur alles gedacht. Ich habe ja nur nichts gewusst. Weil ja, weil das ja heißt, die haben da so eine Löcher, wo sie die Leute noch zurückziehen, ja, weil sie noch, oder sowas. Ne? Ja, wenn mir was passiert wäre, ich wäre da liegen geblieben. Die springen da irgendwo durch so eine Lücke und ziehen mich da wieder zurück. Dann wäre das gut gewesen. So, naja, dann bin ich dann hier angekommen. Und dann war eins ihr Haus, hat da in so ein Haus hat dann auch so ein Lichtchen gebrannt. Ich dachte, klingelst du halt mal da, wa? Ich hatte ja alles vergessen, wie ich aussah. Und alles, ne? Und hab da geklingelt und dann kam erst die Frau raus. Ich bin ja gleich wieder zurückgegangen, hab mir auf so einer Terrassenkante gesetzt, ne? So 6-8 Meter von der Tür weg. Hab mich erstmal dahin gesetzt, dachte, Mensch, wenn die dich jetzt sehen oder so, jetzt hast du es geschafft, die denken an Einbrecher und ich habe gedacht, ihr Westen, ihr Kriminalität ist ja wahnsinnig, ja, und du wirst ja gleich erschossen bei jedem Kack, wa? Wenn du so vor der Tür stehst. Weil ich klingel, bin echt gleich wieder zurück, hab mir da hingesetzt und habe erstmal geheult, war ich erstmal fertig mit der Materie. Ja, oh, so eine Art bisschen schockmäßig oder so, ja. So. Ja, die Frau ist rausgekommen. Die hat mich dann da sitzen sehen und sagt, was ist mit Ihnen los? Sag, ich bin gerade über die Mauer gekommen. Guck zuerst, sag zuerst mal, ja nicht. Ach so, hat man auf die geschossen? Hm, na, hat man. Ach, wir haben gedacht, es war ein Silvesterknaller gewesen. Ja, im Nachhinein, das war zwischen 4. und 5. Januar, war die Nacht gewesen. Da ich zu ihr gesagt, sag, ja, das wäre mir auch lieber gewesen, wenn sowas wäre, ne? Und sie hat derzeit die Polizei angerufen. Da war die Polizei ja nicht da gewesen. Da kamen dann schon die Alliierten hier, das war die amerikanische Sektor, ist ja das da. Kamen die Amis dann schon an. Sowas hatte ich ja noch nicht gesehen, ey. Kommt da an hier in so eine richtige GI-Uniform mit Mütze und großer Kerl, kräftig, eine Unterarme, Colt an der Seite, Gummiknippel, denke, Mann, du bist wirklich im Westen. War ja richtig beeindruckend. Heute kann man drüber lachen, wa? War ja richtig beeindruckend gewesen, denke. Dann bin ich mitgefahren und dann fuhren wir so durch die Straßen, die waren alle so leer. Weil ich zu ihm gesagt habe, ey, sag mal, wo sind denn deine ganzen Zuhälter, Nutten und Verbrecher hier? Sag, hier ist doch kein Mensch auf der Straße. Ich bin das erste Mal hier gewesen, ja. Er hat nur gegrinst, er hat ja alles gesagt. Ich denke, hier ist doch kein Mensch auf der Straße, ist ja tot hier. Na, dann war ich im Polizeirevier, die haben mir dann auch gleich wieder einen Kaffee gegeben. So viel Kaffee habe ich noch gar nicht getrunken, wie den Abend da oder den Morgen. Zu der Zeit habe ich zu Hause gesessen und gedacht, na, wo wird der Feldi landet sein? Na ja, dann lag ich schon Marienfelder wahrscheinlich. Ob er irgendwo im Straßengraben liegt. Hat er wirklich probiert und die haben ihn gekascht. Naja, dachte ich, dann steht bald die Kripo vor der Tür. Das passierte nicht. Zehn Monate später, Kurfürstendamm, in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Zufällig hatte ich gegen 7 Uhr eine Pressekonferenz auf DDR1 gesehen, in der Genosse Schabowski in einer beiläufigen Bemerkung mitteilte, dass ein neues Reisegesetz verabschiedet worden sei. Auf die Frage eines Journalisten, wann es in Kraft trete, antwortete er ebenso beiläufig, dass, soweit er informiert sei, dieses Gesetz ab sofort gelte. An diesem Abend gehe ich ins Bett mit dem Plan, am nächsten Morgen am Checkpoint Charlie zu sein, um die ersten Ostberliner herüberkommen zu sehen. Und doch um 3 Uhr nachts werde ich von meiner Freundin geweckt. Ich solle aufstehen. Der Kuhdamm sei voller Trabis. Erst morgen, sage ich mürrisch. Nein, sie sind jetzt schon da. Als wir den Kuhdamm entlang gehen, hat sie Mühe, Tränen zu unterdrücken. Zum ersten Mal in meinem Leben, sagt sie, bin ich stolz, eine Deutsche zu sein. In den Stunden nach der Bekanntmachung des Genossen Schabowski hatte sich eine riesige Menschenmenge an den Grenzübergängen versammelt. Gegen Mitternacht gaben die Grenztruppen dem Druck nach und die Menschen strömten ungehindert über die Grenze. Die ganze Nacht herrscht freier Verkehr zwischen Ost und West. Westberliner gehen unter den Linden spazieren, Ostberliner gehen zur Gedächtniskirche und stehen tief bewegt vor dem Symbol des freien Westens. In der ersten Nacht auf dem Kuhdamm herrscht eine eigenartige Mischung von Berauschtheit, Autohupen und Zweitaktmotoren. Jeder ankommende Trabant oder Wartburg wird mit Klatschen begrüßt. Der Lärm ist so ungewöhnlich, dass die Spatzen in den Bäumen um die Gedächtniskirche aufwachen und in schrillem Protest zwitschern. Am folgenden Wochenende sind Bananen und Ananas ausverkauft. In den Ausstellungsräumen von BMW und Mercedes stehen DDR-Bürger dicht geballt um die neuesten Modelle oder sitzen versuchsweise darin, mit einem Gesichtsausdruck, als säßen sie endlich im Schoß ihrer Träume. 10 Monate zuvor, in der Nacht, als Frank Feldchens über die Mauer flüchtete, saß seine Frau, zurückgelassen, ohne schlafen zu können, von Ungewissheit gequält, allein zu Hause. Sie konnte mit niemandem sprechen, denn das hätte zur Folge gehabt, dass man sie der Mitwisserschaft beschuldigt. Und das war ja so gewesen, ich habe zu Hause gesessen und habe versucht, Radio reinzukriegen, hier 100,6, weil man da immer am ehesten was hört. Und wir haben ja oft gehört, hier, wie welche abgehauen sind und so was alles. Und dann habe ich den Sender nicht reingekriegt. Oh, dachte ich, dann habe ich Rias TV geguckt, da haben sie auch nichts angesagt. Und dann um Szene hatte ich dann endlich den Sender drin. Ich war ja, weil er nicht nach Hause gekommen ist, war ich wie weggetreten. Hingehen konnte ich auch zu niemandem. Kannst ja keinen sagen, da fällt die wollte abhauen die Nacht oder so. kannst ja keiner sagen. Der hat noch geschlafen und liegt zu Hause rumgerast und versucht, Radio einzustellen. Und dann auf einmal in den Nachrichten haben sie angesagt, wie uns eben mitgeteilt wurde, es ein 34-jähriger Landwirt aus der DDR die Flucht mit einer Leiter über Todesstreifen und Mauerhellungen, wo die gesagt haben, mit einer Leiter und unter starken Beschüssen. Da bin ich erstmal zu Hause zusammengesackt. Richtig zusammengesackt, so richtig vor dem Radio, habe ich auf eben auf der Erde gehuckt. Gelungen, haben sie da gesagt, brauchst du nicht ja, sagen. Ja, aber ich wusste nicht, unter starken Beschuss, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Ja, das war und dann bin ich hoch, dann habe ich den Kleinen aus dem Bett gerissen, hab ihn angezogen und wollte raus. Und wie ich den angezogen habe und aus der Tür raus, stehen schon zwei Mann vor der Tür. Die klingelten, ich mach offen, die sagen, ich möchte mit dem Mann sprechen. Ich sage, der ist nicht da. Na, wo ist er denn? Ich sage, das wissen Sie doch ganz genau. Weil sie mir ihre Kripo-Marken vorgezeichnet haben. Ich sage, das wissen Sie doch ganz genau. Na, wo ist er denn? Ich sage, am Westen. Und dann sind sie reingekommen und dann haben sie sich erstmal umgeguckt. In der Wohnung, wie es aussieht, überhaupt, ob sauber ist oder ob es assi-mäßig aussieht. Ja, was so praktisch, was das für Typen sind, mit denen sie da zu tun haben. Dann sind sie reingekommen, haben sich im Wohnzimmer hingesetzt. Dann haben sie gleich als Erste gesehen, Westfernsehen an. Kriegen sie den Sender immer? Nur. Ja. Fernsehen läuft eigentlich rund um die Uhr. Die anderen Schwindelbarone kannst du nicht angucken. Ja. Die Schwindelbarone. So, und dann haben sie gefragt, was für Papiere ich da habe von meinem Mann. Nix, sondern alles. Dann musste ich die Papiere rausholen. Dann haben sie erstmal die Papiere alle durchgewühlt von Frank. Und dann haben sie vor meinen Augen erstmal den Ausweis zerrissen. Sein Ausweis. Der existiert nicht mehr. Haben sie gleich zu mir gesagt, ich so, wieso ist doch mein Mann? Naja, aber für uns existiert der nicht mehr. Er ist im Westen, der existiert für uns nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ich soll den Kleinen irgendwo hinbringen, ob ich den nicht irgendwo abgeben kann, die müssen mich mitnehmen. Ich so, nee, sag, mein Junge bleibt da, wo ich hin muss. Sag, da geht mein Kind auch mit hin. Naja, und dann haben sie gesagt, haben sie denn überhaupt Kinder, denen sie den anvertrauen? Und ich sage, nee, sag, mein Kind ist mein Kind und der bleibt bei mir. Dann mussten sie uns beide mitnehmen. Dann sind wir zum Bürgermeisteramt wieder gelaufen, da hatten die ihr Auto zu stehen gehabt und dann sind wir nach Königs Wusterhausen hier zur Kreisstadt gefahren, zur Kripo. Ja, da haben dann, na, so drei Mann haben da gesessen. Da war der Kripo-Beamter, dann war einer von der Staatssicherheit und dann war so ein, der kam mir so vor, muss so ein Psychologe oder sowas gewesen sein. Denn er hat immer so eine doofen Fragen eingeworfen. Ja, der hat, wenn ich hab da gesessen, vollkommen aufgelöst und geheult und alles. Und der fragt mich auf immer, was ich denn mache, wenn mein Mann sich nur scheiden lässt. Ja, so eine doofen Fragen hat der eingeworfen. Ja, die leben eben von den Leuten, von die Angst der anderen. Auf jeden Fall habe ich den Tag von um 11 bis nachmittags um 5 Uhr habe ich da gesessen bei der Kripo. Und dann haben sie mir einen Ausweis weggenommen und haben mir einen Zettel gegeben. Das war das Stärkste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. So ein Stück weißes Papier mit meinem Namen drauf und einer Personenkennzahl, die kriegst du im Osten. Die hast du von der Geburt an. Mit meinem Namen drauf und der Personenkennzahl und einer Adresse. So ein Zettel habe ich gehabt. Und dann haben sie gesagt, in 14 Tagen kann ich mir meinen Ausweis abholen, einen neuen. Na, dann habe ich ein PM12. Das ist ein Behelfsausweis für eingezogene Ausweise gekriegt. Mit dem kommst du nirgendwo hin. Nirgendwo, du kommst nirgendwo hin. Und jeder Polizeibeamte ist berechtigt, dich mit auf der Wache zu nehmen, wenn du nur so ein Ding in der Hand hast. Weil sie dich überprüfen dürfen sofort. Na, und dann war eine Woche Ruhe gewesen und dann kam sein erstes Päckchen an. Er hatte den Tag, wo er, also Mittwoch ist er abgehauen, Donnerstag hat er schon bei Mutti angerufen. Oh, da ist mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Dann hat meine Mutti sich auf dem Abend noch auf die Bahn gesetzt und ist zu mir gekommen. Dann haben wir die halbe Nacht gequatscht. Hat sie mir erzählt, dass er angerufen hat und dass er eben Wochenende anruft wieder. Naja, dann bin ich Sonnabend hingefahren. Dann haben wir praktisch von Mittwoch an am Sonnabend das erste Mal miteinander telefoniert. Mit Unterbrechung. Mit, oh, Stadt, da wurde laufend gestört. Das war ja ein schlimm gewesen. Er hat fünf oder sechs Mal neu wählen müssen. Dann war er doch ganz extrem gewesen. Dann war unser Briefkasten, der war ständig aufgebrochen. Naja, die haben auch Steine gegen meine Fenster geworfen. Die sind auch im Vorgarten. Wir haben so einen Vorgarten gehabt mit einem Rasen drin. Da sind die rumgelatscht abends. Freitag drauf kam das erste Päckchen von ihm. Und ich gehe mit Benjamin Jan Strahlen zur Post, hole das Päckchen ab. kommen nach Hause, wollen das auspacken, klingelt's. Stehen auf immer 3 Mann vor der Tür. Hausdurchsuchung. Da war ein Staatsanwalt von der Staatssicherheit bei gewesen und 2 Staatssicherheitsbeamte. Hausdurchsuchung. Die haben alles durchwühlt. Ich habe immer gedacht, eine Hausdurchsuchung, naja, gut und schön, wie sie den Fernseher bringen, sieht ja wahnsinnig aus, aber so schlimm kann es doch ja nicht sein. Die haben wirklich die Unterwäsche alles durchwühlt. Und wo ich gefragt habe, wonach sie denn überhaupt suchen und so, die haben die Papiere, die haben die Briefe, die haben jeden Brief gelesen, den ich überhaupt, was man so hat, eben wenn man von den Geschwistern oder Verwandten überhaupt kriegt, die haben alles durchwühlt. Musste ich unsere ganze Ehegeschichte erzählen. Die wollten so ja wissen, ob mein Mann mal fremdgegangen und alles ist. Echt? Die wollten alles wissen. Die haben mich aufgefordert, eben keinen Ausreiseantrag zu stellen und ich soll mich doch scheiden lassen, weil er doch sowieso mich im Stich gelassen hat mit dem Bengel und so weiter. Okay. Ja. In ihren Augen ja. Aber wir hatten uns ja abgesprochen, dass es nicht so ist. Deprimiert bist du plötzlich, weil du nicht mitgegangen bist. Blöde bist du so. Ungefähr. Ich habe immer gedacht, ey, wärst du da mitgelaufen? Wärst du auch mit weg? Nee. Anders wiederum mal gedacht, das hättest du nicht gemacht, dann wär's ein Hemmschuh gewesen oder so. Aber wie hast du es durchgehalten? Also wie bist du eigentlich dann rübergekommen überhaupt? Durch Drohung. Durch Drohung. Durch seine Drohung. Er hat Drohbriefe abgeschickt nach der inneren Abteilung. Ich habe hier die Adresse, ihr habt von der inneren Abteilung. Vom Kreis. So, vom Kreis. Die droht mit und Presse und Rundfunk und Fernsehen. Und nun war ich so sauer, nun stand mein Geburtstag bevor. Ja. 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit, ne? Also ich bin schon ganz richtig geboren. Da hatte ich dann halt geschrieben, in meinem bösartigen Zustand, entweder oder. Sollten die Bittschrift hat nicht gefruchtet, habe ich gleich geschrieben, da ja keine Reaktion kam ihrerseits, teile ich Ihnen hiermit mit, sollten Sie meine Frau bis dann und dann, ich habe ja einen total kurzen Termin angesetzt. Ja, bis zum 17. Juni. Ja, bis zum 17. Juni, war so ungefähr 4 Wochen vor dem 17. Juni. Nicht rauslassen, werde ich mich hier an Rundfunk, Presse, Fernsehen wenden. Mit allen Namen und Adressen. Mit allen Namen, ja, das Schärfste, die mir bekannt sind. Und das sind alle Namen im Kreis. Und die werde ich hier total veröffentlichen. Nach ja, und was soll das? Welche Drohung ist da drin? Naja, die Drohung die besteht Drohung in dem Punkt, weil ich das schon... an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil die Leute möchten mit ihren Namen nicht an die Öffentlichkeit. Also nicht die über ja, von der Staatssicherheit. Ist ja Staatssicherheit. Von wo kannst du die? Na, vom Rat des Kreises. Wir waren noch ein Jahr lang jede Woche da. Und ja, die Namen, die mir gefehlt haben, hat sie mir durch ein Telefon gesagt. Die konnte sie gerade nur so sagen und dann wurde es unterbrochen. Also auf jeden Fall ist da ein Drohbrief angekommen von ihm und da haben sie mich gleich hinbestellt. Ja. Kleine Karte, kriegt gleich vorgeladen. Warum, und das ist zu erzählen, oder? Na, weil sie wussten, dass ich mit ihm Kontakt habe. Und dann haben sie zu mir gesagt, ich soll doch darauf eingehen bei ihm, dass er das eben nicht macht. Und da sie bis zum 31. Juli hatten sie Zeit gehabt, sich zu entscheiden, ob sie mich gehen lassen oder nicht. Und die haben ja immer darauf gepocht, weil er eben illegal im Ausland ist, müssen sie das ablehnen. Nach ihrem Gesetz da. Und ach, die haben ja immer so viele Paragraphen davor gehauen und ich habe ihnen immer meine Paragraphen, die Gegenparagraphen vorgehauen. Das war immer so ein Wortgefecht, jedes Mal. Und ich habe jedes Mal da gesessen und geheult. Und naja, war ich naja schon so am Ende gewesen. Na, das ging im Mai oder so, was ging das denn los? Da war ich dann schon so am Ende gewesen, dass ich gesagt habe, wenn er uns nicht rauslässt, sagt mein Sohn und mich, sagt, ich sehe keine andere Möglichkeit. Entweder ich komme in eine Klapsmühle, also hier, oder aber sag, ich nehme mir einen Strick. Was anderes kann ich dazu nicht mehr sagen. Was anderes war mir auch ja nicht mehr, das war mir auch alles egal gewesen. Entweder raus oder nicht mehr. Und nachher, wo dann sein Drohbrief dann kam und ich gesagt habe, ich kann ihm eins sagen, ich kann ihn so weit bringen, dass er bis zum 31. Juli still bleibt. Bis sie sich entschieden haben, ob sie mich rauslassen oder nicht. Sag, was danach kommt, sag. Mein Mann hat immer seine Versprechen gehalten. Und das haben sie ja gewusst, indem er wirklich abgedampft ist damals. Und dann wurde ich am 25. Juli auf immerhin bestellt. Und da war der Danke nicht da, der war in Urlaub gewesen. Und dann sagt dann die andere, die immer mit drin saß, und Protokoll, die nehmen ja von jedem Gespräch ein Protokoll auf. Die sagt dann auf immer zu mir, na Frau Feldins, werden wir mal anfangen, die Papiere auszufüllen. Ich war so geklatscht gewesen, ich konnte nicht schreiben. Die hat die sich so ja bei mir hingesetzt und hat mir geholfen, die ganzen 20 Anträge da auszufüllen. 20 Karten füllst du aus für deinen Antrag denn? Am 29. August bin ich gekommen. Ich hab hier gesessen. War schon komisch. Oh Gott, ey. So ganz pucklig hat ja nur meine Tiefen hier durch. Also echt, also ich hab eben halt ganz schön auf dem Schlauch gesessen. Da war schon ganz schön mies dran. Ich war zwei oder dreimal so weit gewesen. Und hab gedacht, ey, du haust mir da, fährst du zu deiner Frau. Gut, ich wäre sofort eingesperrt worden, das ist klar. Wusste ich ja auch. Aber ich 10 war so Jahre Strafverfolgung. Nieder dran gewesen. Und das ist dermaßen schwer, hier Fuß zu fassen. Ja, das ist. Also sagst du, sie kommt, so zwischen dann und dann. Aber dann später wurde es dann genau auf dem Datum, denke ich, Mensch, ja, schon früh, du. Viel zu zeitig, hast du ja keine Wohnung, nicht? War alles so gerade im Rollen gewesen mit Wohnung und alles. Ja, das war gerade so im Rollen gewesen. Und mein Chef hier, Arbeitskollege da, der hat sich ja nur Olli reingekniet, plus der Nachbar hier nebenan und dadurch ja hier die Wohnung hier bekommen. Das war eigentlich echt auf den Tag genau alles geklappt. Ja. Hat nach letztendlich alles kam, alle Fäden zusammen, hat funktioniert. So, und sie ist dann zum Zoo gekommen. Das war so 11 ab 12, war? Kurz vor Mittag. Nee, war 1 schon gewesen. Ja, kurz vor Mittag oder Mittag. Mhm. Ich aufgeknallt vor, Fahrrad vor, ich musste ein Stück strampeln da. Nee, scheiße, ich bin hier laufen gekommen, war? Ja, dann saßen die Biene da. Oh Gott, ey, der war mal so groß gewesen nach 8 Monaten. Ich hab's wirklich gedacht, na? Ich dachte, jetzt bloß nicht heulen. Lass dir nichts anmerken, nichts. Bitte. Zieh dreimal Luft und dann läufst du einfach wir drauf zu. Angeguckt. Du warst auch so, Ein paar Mal tief durchgeatmet, denke, wie machst du das? Ich wusste überhaupt nichts. Wie geht man denn nur an? Nach 8 Monaten, wir waren das erste Mal so lange getrennt, das längste waren 12 Tage gewesen. Aber 8 Monate, denke, was machst du denn? Und versucht alles zu überspielen, ne? Den ganzen. Hätte ja sowieso nichts gebracht, die Meldung wieder hin und heulen uns die Augen aus, ist ja Quatsch, ne? Hat die eigentlich so gedacht, dann haben wir diskutiert und gemacht. Aber jeder, aber richtig feurig und vor Freude so ein bisschen, so richtig doll, war. Aber es hat wohl jeder so ein bisschen verdrängen wollen, müsste diese Begegnung der plötzlich so nach kommen langer sehen, Zeit. Der hat mich angeguckt, hat mich an der Hand gefasst. Der hat Angst vor mir. Jetzt sind wir. Der hat mich angefasst, der hat mir gesagt, mein Papi kommt jetzt. Weil ich andere Haare hatte, süßte. Das also. War schon schön gewesen irgendwie. Das überspielt man also mit Witzen und dummen Gesten. Und man wird nochmal so richtig kindisch, weißt du, so jung verliebt, so man scherzt über Sachen. Da kann ich heute gar nicht drüber lachen, aber damals hätte man drüber sich amüsiert. Richtig, ne? Ernst wurde ja erst, wo wir denn auf dem. Wir sind dann erstens mal, haben wir die Sachen da ins Auto gebracht. Und dann ist er mit mir durch Berlin gefahren. Ich habe mir gedacht, nee. Der ist gerast wie so ein Verrückter. Ich habe gedacht, die gibt's ja nicht. Den ersten Tag war das erste Mal so richtig, dass wir zusammen waren. Da waren wir dann erst noch bei Nachbars hier gewesen. Und dann habe ich meine Mutti angerufen. Da war mir schon ein bisschen zum Heulen gewesen. Weil ich ihr eben nur so schnell so viel erzählen wollte. Aber ganz schlimm war es dann gewesen. Dann hat er gelegen und geschlafen vorne. Und wir hatten hier, da hatten wir die Couch noch nicht mal, da hatten wir bloß so eine Liege. Wir haben beide erstmal auf der Liege gesessen, haben einen Cognac getrunken und eine Cola. Und dann war das Fenster offen gewesen. Und dann hörte ich nur die Autos so vorbei, so, das kennst du ja sonst so ja nicht. Ich sag, Mann, sagt, das hört das nie auf? Nee, sagt er, das hört hier nie auf. Hört denn nie. Und dann, ich weiß auch nicht, da. Das Beeindruckendste im Prinzip. Ich glaube, die Nacht hat bestimmt 2 Stunden nur geheult. Bei uns beide, die stand auch jetzt, auch heute, wo die Gedächtniskirche da die so geheult hat. Die Gedächtniskirche, da muss ich jedes Mal heulen. Also, das ist echt, das war so richtig so. Klingelingeling, du hast ja geschafft irgendwie. Du bist frei. Ist nicht leichter für dich, dein Leben ist genauso hart, geht genauso hart weiter wie auf der anderen Seite. Du bist wirklich frei. In den Tagen nach dem 9. November herrscht Volksfeststimmung rund um das Brandenburger Tor. Alles hatte mit der Massenflucht über die ungarische Grenze begonnen. Dann folgte die Massenausreise über die bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau. Mit der Öffnung der DDR-Grenzen am 9. November wurde die Mauer de facto überflüssig. Und man kann den Aufstand in der DDR insofern als einmalig bezeichnen, als es ein Sieg war, der vor allem durch Flucht errungen wurde, statt durch Kampf. Auf NDR 4 hörten Sie das Feature Flucht über die Mauer von Niels Peter Juul Larsen.